hat uns Gott das Vorbild einer vollkommenen Familie gegeben. Gott hat uns das Vorbild einer vollkommenen Familie gegeben in der heiligen Familie, in der Jesus Christus lebte und da der seligsten Jungfrau Maria und dem heiligen Josef bis zum 30. Lebensjahr untertan war. Das heißt, bis er begann, seine Sendung zu erfüllen, die ihm vom ewigen Vater aufgetragen war, nämlich das Evangelium zu predigen. Das verborgene Leben Christi, wie man sagt, in der heiligen Familie, der größte Teil, materiell gesehen, seiner irdischen Existenz, die etwa 30 Jahre, die er, während der er Maria und Josef untertan gewesen ist, um uns auch hier das Beispiel zu geben, zwar Beispiel einer vollkommenen Familie.